Unser Thema ist die entkorkte Flaschenpost. Wir wollen uns unterhalten über das Verhältnis von kritischer Theorie und Studentenbewegung, beziehungsweise den Fokus auch legen explizit auf die Zeit der außerparlamentarischen Opposition in Deutschland, wo ja wesentliche Vertreter der kritischen Theorie gelehrt und gewirkt haben. In den 60er Jahren noch Theodor W. Adorno steht da im Zentrum, aber auch Max Horkheimer ist zu der Zeit noch in Frankfurt tätig. Theodor W. Adorno, nur um die Eckdaten da schon mal zu benennen, stirbt 1969, 1903 ist er geboren. Gleichzeitig wollen wir einen anderen Vertreter der kritischen Theorie mit ins Spiel bringen, nämlich Herbert Marcuse, der in dieser Zeit hauptsächlich in den Vereinigten Staaten wirkt. Er ist ja nicht aus der Emigration zurückgekehrt nach Deutschland, obwohl er in den 60er Jahren auch einige Europareisen und auch ja, jedes Jahr, glaube ich, war er in Deutschland. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig, jetzt schon mal darauf hinzuweisen, wir werden uns natürlich konzentrieren auf das Jahr 68 auch als Markstein. Marcuse ist mehr oder weniger aus Zufall Mai 68 in Paris. Paris, ja. Und danach in Berlin direkt. Genau. Mhm. Das Thema lässt sich eigentlich mit einem Begriffspaar, was mehr oder weniger auch einen roten Faden darstellen könnte, diskutieren, nämlich das Verhältnis von Theorie und Praxis. Das wollen wir jetzt machen. Der Anlass ist ein wenig, dass du dich damit beschäftigt hast, Hanning. Genau. Und dazu kann ich ja vielleicht noch ein paar Takte sagen. Also ich habe mich im Rahmen meines Studiums, aber auch sozusagen sonst eh schon länger mit der kritischen Theorie beschäftigt. Und dann gab es an der Universität ein Seminar zum politischen Denken der 68er bei Professor Greven. Das war ein ganz spannendes Seminar, wo sehr viel interessierte Leute saßen, die da wirklich sehr ganz gut diskutiert haben. Und ja, im Rahmen dieses Seminars bin ich dann so auf diesen ganzen Zusammenhang gestoßen worden. Kritische Theorie und Studierendenbewegung. Und habe mich dann eine Zeit lang mit Hans-Jürgen Krahl auch beschäftigt, so ein Adorno-Schüler, der in der Zeit im SDS sehr aktiv war und zu der Zeit eigentlich auch genauso bekannt war wie Dutschke. Heute nicht mehr ganz so bekannt, wobei das im Moment so ein bisschen wiederkommt, aber viel weniger diskutiert als Dutschke auf jeden Fall, auch in der Öffentlichkeit. Mit dem habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt und als dann irgendwann die Notwendigkeit kam, eine Abschlussarbeit zu schreiben, habe ich halt in diesem Rahmen dann mich bewegt und habe eben ja eine Arbeit geschrieben über genau diesen Zusammenhang zwischen kritischer Theorie und Studierendenbewegung und eben über Adorno und Marcuse und ihre Reaktion auf diese ganze Bewegung. Wobei Adorno und Marcuse deshalb auch eine Rolle spielen, weil sie eben jeweils besondere Positionen haben oder zu haben scheinen. Ja. Zu einer dann in den 60er Jahren ja ganz virulenten Frage, nämlich der Frage der Gewalt, um es mit einem Wort zu benennen, ja, beziehungsweise unbedingt. Überhaupt der Frage, wie eine politische Praxis aussehen kann, wie Theorie und Praxis miteinander vermittelt sind, ob sie ja miteinander vermittelt sein müssen. Und ja, das ist das eine. Das andere ist, dass Marcuse und Adorno, würde ich behaupten, stärker als Horkheimer und auch stärker als Habermas zu der Zeit wichtige Denker waren, an denen sich die Studierenden damals auch sehr stark ausgerichtet haben. Also das kann man in der Rezeptionsgeschichte eigentlich ganz schön zeigen, dass zumindest in Frankfurt und Berlin im SDS, also Marcuse und Adorno, sehr viel diskutierte Denker waren, bei denen ja viele der aktiven Studierenden zu der Zeit auch studiert haben, also bei Adorno in Frankfurt. Und wenn Marcuse nach Berlin kam, da hat man immer noch diese Bilder im Kopf, wo dieser alte Mann da steht vor 5000 Leuten in dem Audimax in der FU. Das waren sozusagen viel diskutierte Leute und deswegen sind sie auch sozusagen als, sie wurden dann immer so bezeichnet als die Vordenker oder die Lehrer dieser Bewegung. Das ist sicherlich Quatsch, aber auf jeden Fall haben sie einen großen Einfluss gehabt zu der Zeit. Und was noch ein weiterer Punkt ist, der auch in meiner Arbeit eine Rolle gespielt hat, sie haben sich auch sehr intensiv mit dieser Bewegung auseinandergesetzt, jeder auf seine Art und auch miteinander. Also es gibt einen Briefwechsel, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden gleich, in dem diese beiden Denker, die sich ja nun doch auch schon sehr lange kennen, also seit den 30er Jahren, bereits kennen und beide eng mit dem Institut für Sozialforschung verknüpft sind, beide im Exil waren in den USA. Du hast es gerade schon gesagt, nur Adorno ist aus dem Exil zurückgekehrt, Marcuse ist in den USA geblieben. Halb freiwillig, halb unfreiwillig, würde ich mal behaupten. Und diese beiden Denker, die auch also eng befreundet waren, haben dann sozusagen gerade zwischen 67 und 69, also sozusagen in dieser heißen Phase dieser Studierendenbewegung und der außerparlamentarischen Opposition, sich sehr über diese Bewegung gestritten. Das werden wir natürlich noch hören, denke ich. Also sie waren sich da nicht nur sehr uneinig, sondern die haben diesen Streit auch in der Tat ausgetragen, zwar nur in brieflicher Form, was aber für uns ja eigentlich noch besser ist, weil dann kann man die Diskussion nachvollziehen, wenn sie 10 Treffen im Urlaub gehabt hätten, wo man nichts drüber weiß, hätten wir nichts davon. So haben wir durch die briefliche Form auf jeden Fall, kann man sehr schön nachvollziehen, was sie gesagt haben. Und der Streit, die Auseinandersetzung zwischen Marcuse und Adorno, die Auseinandersetzung hat ja verschiedene Anlässe, ja. Ursachen gehabt. Mhm. Vielleicht kann man einfach da mal einige Eckpunkte benennen, um sich ungefähr zu orientieren. Also einen ganz zentralen Punkt hast du gerade schon genannt, diese Frage der Gewalt, die viel diskutiert wird und die Frage des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Aber was auch ganz konkret diskutiert wird in diesem Briefwechsel, ist eben, wie diese reale Studierendenbewegung einzuschätzen sei. Und da muss man vielleicht zu wissen, das sage ich jetzt vielleicht auch kurz ein paar Eckpunkte, wie die beiden überhaupt damit verknüpft waren. Marcuse, der erst in Waltham, Massachusetts in der Brandeis University gelehrt hat und dann nach San Diego gegangen ist, das weiß ich gar nicht genau wann eigentlich, 65 oder sowas glaube ich, 66, der hatte schon in Waltham und dann auch in San Diego sehr früh mit der Studierendenbewegung zu tun, die sich damals in den USA eher thematisch überschnitten hat mit der liberalen Bürgerrechtsbewegung, mit dieser Bewegung der Afroamerikanerinnen für Wahlrecht und ähnliche Geschichten und die sich gegen den Vietnamkrieg gerichtet haben, schon sehr früh. Da war er mit verbunden, da war er auf Veranstaltungen und Protestkundgebungen und hat dort auch gesprochen. Und ihn hat diese ganze Bewegung schon sehr früh interessiert. Und das erste Mal, dass er in Deutschland mit den Studierenden zu tun hatte, das war 64, da hat er im Sommer einen Vortrag gehalten auf dem Deutschen Soziologentag, wenn ich es richtig weiß, über Max Weber. Und hat dort eine sehr scharfe Kritik an Max Weber formuliert, der zu der Zeit so eine der Koryphäen in der Disziplin war. Und das stieß gerade bei den jungen Akademikerinnen und Akademikern und bei den Studierenden eben auf großen Widerhall. Und seitdem ist er eben dann immer wieder in Deutschland gewesen. 65, wenn ich es gerade richtig weiß, auf diesem Vietnam-Kongress des SDS, der erste Vietnam-Kongress, den der SDS veranstaltet hat. Dort hat er das Hauptreferat gehalten. Und dann war er 67 im Sommer auch an der FU in Berlin, um dort über Protestbewegung zu sprechen und die Möglichkeit einer radikalen Opposition. Und er war sozusagen, ich hatte das dir auf jeden Fall, Roger, gerade schon gesagt, er war sowas wie ein Mitdiskutant. Das hat der gute Herr Roth, jetzt weiß ich gerade seinen Vornamen nicht, der hat das so genannt, Roland Roth, in seinem Buch über Adorno und die Studierendenbewegung. Der hat ja ganz stark mit dieser Bewegung zu tun gehabt und das hat ihn jetzt immer sehr interessiert. Er hat viel korrespondiert mit Studierenden in den USA, aber auch zum Beispiel mit Rudi Dutschke gibt es eine ganz ausführliche Korrespondenz, die man mittlerweile auch nachlesen kann in diesen nachgelassenen Schriften. Mhm. Marcuse, die im Zu Klampen Verlag in Lüneburg erschienen sind. Ihn hat das sehr interessiert und er war eben auch ein leidenschaftlicher Teilnehmer, könnte man sagen, dieser ganzen Bewegung. Und Adorno ist ja sozusagen ja als Hochschullehrer, muss man glaube ich sagen, nach Deutschland zurückgekommen, also nach dem Exil, nach den Erfahrungen von Exil, Faschismus und totalitärem Realsozialismus, ist er zurück nach Deutschland gekommen. Man kann das in den Briefen mit Horkheimer nachlesen. Also ein Hauptziel auf jeden Fall war, auf die junge Generation in Deutschland Einfluss zu nehmen und dazu beizutragen, dass da sich der Schrecken nicht wiederholen könne. Und man kann bei Adorno sehen, dass er sehr früh sehr begeistert von seinen Studierenden war. Er hatte vorher keine eigene Lehrerfahrung gehabt. Also hat er im Exil ab und zu mal so Vorträge gehalten, aber er hatte nie direkt mit Studierenden zu tun. Und das war ihm sehr wichtig. Dieses Verhältnis zu seinen Studierenden in Frankfurt war ihm sehr wichtig. Und wenn man dann gleich darüber diskutiert, was da für Konflikte auftauchten, muss man das klar haben, dass er da sehr eng involviert war mit seinen Studierenden, dass ihm sehr viel bedeutet hat, dass er Schülerinnen und Schüler hatte, die ihn lesen und die seine Gedanken weiter spinnen und denen er sein Wissen weitergeben kann. Und ja, also Adorno tauchte da eigentlich erst so richtig auf als Akteur in dieser Bewegung, eigentlich erst mit dem 2. Juni 67. Es gab vorher schon so ein paar Debatten mit dem SDS auch, die wollten nämlich immer mehr mit ihm zu tun haben und er wollte das immer nicht so richtig. Und 67 am 2. Juni, als Benno Ohnesorg erschossen wurde in Berlin, würde ich jetzt behaupten, war so ein bisschen der Wendepunkt, wo dann diese ganze Bewegung so ein bisschen größer wurde und sich ausbreitete. Also zumindest bis zum Mai 68, wo die Notstandsgesetze beschlossen wurden. Und in dieser Phase hat Adorno dann sehr viel mit den Studierenden zu tun gehabt auf dieser politischen Ebene. Und da kam es dann auch schon schnell zu ersten Konflikten, weil er schon damals eine gewisse Kritik an der studentischen ja, Protestbewegung hatte, obwohl er sich immer eigentlich sehr solidarisch mit denen gezeigt hat. Und während also Marcuse in den USA dann zum Beispiel, als er dann 68 und 69 auch noch Morddrohungen geschickt bekam, weil er in den USA als fieser Kommunist angefeindet wurde, da haben seine Studierenden ihn also sehr unterstützt. Sie haben sogar nachts sein Haus bewacht, weil irgendwie zu erwarten war, dass irgendwer versuchen würde, ihn umzubringen, nachdem ja schon Martin Luther King und also Leute erschossen worden waren auf offener Straße. Und bei Adorno läuft es im Grunde so ein bisschen gegensätzlich. Adorno bekommt mehr und mehr Probleme mit seinen Studierenden. Darüber ist viel geschrieben worden, das können wir jetzt eh gar nicht alles wiedergeben. Wen das genau interessiert, das wäre ein Literaturhinweis von mir, der sollte sich dieses Buch von Wolfgang Krauser anschauen. Ein dreibändiges Werk, das heißt Von der Flaschenpost zum Molotow-Cocktail, kritische Theorie und Studentenbewegung. Das ist ein dreibändiges Werk, wo ganz minutiös nachvollziehbar ist, was passiert ist, wer was gesagt hat. Also das ist wirklich eine, ja, so eine Materialsammlung mit vielen Briefen, Flugblättern und so weiter, wo man ganz viel nochmal nachlesen kann dazu. Tatsache ist, dass Adorno sich, ja, das Verhältnis zu seinen Studierenden entwickelt sich so ein bisschen konflikthafter. Erstens, weil er nicht so eindeutig wie Marcuse sich dazu gesellt und dann auch, weil er immer wieder Kritik übt an den Studierenden und vor allem auch, weil er überhaupt keine Lust hat, als einer der Verbündeten der Studierendenbewegung zu erscheinen. Zum Beispiel gibt es öfter Forderungen dann, er solle seine Vorlesungen absagen und stattdessen solle man strategisch diskutieren, wie man jetzt die Revolution vorantreiben kann und das sieht Adorno überhaupt nicht ein. Dann gibt es immer wieder so Anforderungen an ihn, er solle irgendwo was unterschreiben oder irgendwo sich äußern oder irgendwo sich solidarisch stellen zur Studierendenbewegung. Auf diese ganzen Vereinnahmungsversuche reagiert er immer sehr, sehr ablehnend. Und so kommt es dann immer mehr zum Streit. Und der Bruch, das kann man jetzt vielleicht als Anekdote kurz noch erwähnen, der Bruch mit der Studierendenbewegung und Adorno ist eigentlich, als die Studierenden, nachdem sie im Mai 68 die Notstandsgesetzgebung dann doch verabschiedet wurde und sie hinnehmen mussten, dass ihr Protest dann nichts gebracht hat oder nichts verhindern konnte auf jeden Fall, hat sich der Protest dann wieder verstärkt auf die Hochschule verlegt. Man hat dann angefangen, dort eine Protestbewegung aufzuziehen, für eine Studienreform zu streiten und für die Mitbestimmung der Studierenden, die heute ja noch gilt, zu streiken. Und da kam es dann eben auch zu Universitätsbesetzungen und ähnlichem mehr. Und im Januar 69 kam es dann auch zur Besetzung des Instituts für Sozialforschung unter der Federführung von Kral und einigen dieser Leute, die ja dort in so einem Hörsaal dann saßen, so muss man sich das vorstellen, und irgendwie strategische Diskussionen führten. Und da haben Adorno und Habermas dann die Polizei gerufen und ihre Studierenden dort räumen lassen. Und das ist so ganz schlimm als Tabubruch wahrgenommen worden. Hat Adorno auch in den Briefen viel mit Marcuse diskutiert. Und seitdem war das Verhältnis eigentlich doch ziemlich zerrüttet. Und bis Adorno dann im August 69 starb, gab es da auch im Grunde keine Versöhnung mehr. Studierende haben seine Vorlesungen gesprengt, zum Teil mit Knallkörpern, zum Teil mit sich entblößenden Frauen und ähnliche Dinge mehr. Aber diese ganzen Anekdoten interessieren ja vielleicht nur so am Rande. Aber das so mal, würde ich denken, zu den Eckdaten. Man kann noch hinzufügen, um vielleicht das auch von unserem jetzt gewählten von der gewählten Überschrift her etwas zu beleuchten. Man kann noch hinzufügen, inwiefern die Schriften, die von Adorno und auch Marcuse und anderen zu der Zeit verfasst wurden oder wiederveröffentlicht wurden, Wirkung gehabt haben auf diese Frage. Nochmal zu unserer Überschrift, die entkorkte Flaschenpost. Du hast ja eben gesagt, der Kraushaar nennt sein Buch von der Ja. Flaschenpost zum Molotow-Cocktail. Das ist zunächst erstmal eine Anspielung, du hast das auch schon ganz kurz erwähnt, auf eine, ja, wie soll man sagen, konservative, reaktionäre Kritik, auf einen Vorwurf, dem sich Adorno, Horkheimer, Marcuse, auch Habermas ausgesetzt sahen in den 60er Jahren, nämlich, dass ihre Theorie unmittelbar zu Rebellion mit Molotow-Cocktails geführt habe, dass sie sozusagen die geistigen Brandstifter seien für die gewalttätigen Proteste auf der Straße. Übrigens nur als Bis Fußnote. hin zur RAF auch, ne? Das ist also auch immer wieder Genau, rausgeholt ja. worden bei der ganzen Debatte um die Rote Armee-Fraktion von. Das ist im Übrigen als Fußnote nur mal interessant, sich vorzustellen, was das eigentlich für die 60er Jahre bedeutet. Sicherlich sind die sogenannten 68er bekannt für die Proteste, auch für die militanten Proteste auf der Straße. Nur darf man nicht vergessen, dass vor 40 Jahren diese Proteste längst nicht diese Massenhaftigkeit hatten, auch wenn es im Nachhinein so dargestellt wird, wie dann die verschiedensten politischen Strömungen sich in den 70er Jahren entwickelt haben und artikuliert haben, bis hin zu den eigentlichen Großdemonstrationen, zumindest was die Bundesrepublik angeht, Anfang der 80er Jahre im Zusammenhang mit Friedensbewegung und Ökologiebewegung. Das aber nur mal am Aber Rande, ja? davor übrigens auch schon, ne? Also in den 50er Jahren diese Kampf dem Atomtod-Kampagne, das war eine Kampagne von SPD und SDS und Gewerkschaften und so, die sich eben gegen die Atombewaffnung gerichtet hat und auch gegen Atomkraftwerke. Die war schon in den 50ern, hatte die schon mehr Leute auf der Straße Ja. als die sogenannten 68er. Die, glaube ich, die größte Demonstration war die nach diesem Vietnamkongress Ja. in Berlin, 68, im Februar, glaube ich. Da waren es dann mal so 10.000 Leute. Genau, Aber viel genau. mehr waren das nie und das waren ja auch sozusagen alle Sympathisanten, die man überhaupt zusammenkriegte. Also das waren ja nicht nur die aktiven Leute. Das ist auch, ist gut, dass du das sagst, ist gar nicht so unwichtig. Diese ganze Bewegung, diese Studierenden, von denen wir reden, das waren in Berlin ein paar hundert und in Frankfurt waren es eher so 150, würde ich denken, die da wirklich aktiv, oder vielleicht nicht mal, die da wirklich aktiv waren. Und das ist Handelt sich natürlich um Minderheiten auf jeden Fall. eine andere Situation als die Situation, die wir finden in Frankreich zu der Zeit. Also Stichwort Mai 68, Paris. Das ist auch eine andere Situation als die, und du hast auch schon darauf hingewiesen, in den Vereinigten Staaten, wo Demonstrationen gerade im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg und auch im Protest gegen Vietnamkrieg, aber eben auch gegen innere Probleme in der US-amerikanischen Gesellschaft, du hast die Stichworte genannt, Rassismus und dergleichen, zu wesentlich größeren Demonstrationen geführt haben. Ich Ja. meine, ich kriege die Jahreszahl nicht mehr hin. Es gab diesen Sternmarsch auf New York, wo, glaube ich, auch annähernd 1 Million oder so beteiligt waren letztendlich. Und was ja auch nicht vergessen werden darf oder unterschlagen werden darf, wir leben in einer Zeit, in der die eben ja weltweite Protestbewegung auch protestiert in Staaten in Südamerika, in Afrika, in Asien, wo reagiert wird mit der Installation von Militärregimes. Ja? Also das sind also alles nochmal ganz andere Verhältnisse als die in der Bundesrepublik, die aber scheinbar eine Diskussion hervorbringen, nämlich die ganze Debatte um Gewalt, ja, nein, inwiefern haben wir hier theoretische Brandstifter für Rote Armee-Fraktionen und dergleichen, die also eine Diskussion hervorbringen, die es meines Wissens auch in dieser Form nicht so gegeben hat. Also das scheint auch viel zu tun zu haben mit der deutschen Geschichte nochmal. Unbedingt, ja, unbedingt. Das aber nur als eine Randbemerkung dazu, zurück zur Flaschenpost. Ich sehe, du hast es da bei deinen Stichworten auch notiert gehabt. Leo Löwenthal, ein. Ja, das kann ich vielleicht kurz Ja. vorlesen. Also das, genau. Ich lese erst das Zitat vor und dann sage ich noch zwei Sätze dazu und dann ergänzt du mich. Das ist ein Zitat, was ich auch meiner Arbeit vorangestellt habe, in der Tat, weil das sehr schön zu dem Verhältnis, also zu dem ganzen Ding passt, was wir hier diskutieren. Also Leo Löwenthal, auch Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung nur kurz dazu, enger Mitarbeiter von Horkheimer über viele Jahre und eher so einer deren, die nicht immer so zum engeren Kreis gezählt werden, die aber wie Pollock immer zum engeren Kreis gehört haben. Leo Löwenthal, das ist ein Zitat aus einem Interview, das er mit, jetzt bin ich überfragt, mit irgendwem geführt hat. Ich meine Helmut Dubiel. Das mag sein, ja. Auf jeden Fall in den 70er Jahren war dieses Interview. Also Leo Löwenthal. Schon der ganze Anfang mit unserer interdisziplinären Ausrichtung und Zusammenarbeit im Rahmen unserer politischen Philosophie, dann in der Emigration der zähe Wille, diese Tradition aufrechtzuerhalten, die einzig fortschrittliche Stimme des deutschen Geisteslebens, das ist wohl außerordentlich. Adornos Wort von der Flaschenpost trifft diesen Sachverhalt ja genau. Wir alle haben uns dann freilich in den 60er Jahren sehr gewundert, mit welchem Knall diese Flasche entkorkt worden ist. Jeder von uns hat verschieden darauf reagiert. Und da haben wir jetzt im Grunde mehrere Punkte zusammen. Also dieses Wort von der Flaschenpost bezieht sich, das ist ja wahrscheinlich auch verhältnismäßig bekannt, darauf, dass die kritische Theorie schon im Grunde schon in den 30er Jahren in Deutschland, in der Weimarer Republik, aber dann spätestens im Exil, im Grunde Theorie betrieben hat, um den unheilvollen Verlauf, den die Welt nahm, zu verstehen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was damit irgendwer machen würde. Es gibt in der Dialektik der Aufklärung, die Horkheimer und Adorno zusammen im Exil geschrieben haben, so einen Hinweis, dass sie nicht mehr wissen, an wen sie sich richten, außer an einen eingebildeten Zeugen. Das ist genau dieser Mensch, der vielleicht irgendwann mal diese Flaschenpost entkorkt. Das heißt, man nimmt alles, was man so hat an freudianischer und marxischer Ideengeschichte und was man da selber so draus macht. Und das schreibt man in so ein Buch wie die Dialekte der Aufklärung und verkorkt es, so ist das Bild in der Flaschenpost und schmeißt es ins Meer. Und man kann überhaupt nichts darüber aussagen, wer der Empfänger ist oder die Empfängerin. Und ja, und ich glaube, man kann mit einigem Recht, so wie Leo Löwenthal es selber auch jetzt gesagt hat, ich habe es gerade vorgelesen, man kann mit einigem Recht behaupten, dass die Studierenden in Deutschland in der Tat diejenigen waren, die diese Flaschenpost entkorkt haben. Und deswegen, das ist auch gut, dass wir darauf nochmal kommen, deswegen muss man gerade für Adorno diese Studierendenbewegung auch sehr stark als Herausforderung begreifen, gerade in dieser Theorie-Praxis-Phase, wo, Frage, wo ja dann oft der Vorwurf an Adorno herangetragen wurde, er habe resigniert und er würde nur noch Theorie betreiben und sei an einer Praxis und letztendlich einer Revolution gar nicht mehr interessiert. Und das sei im Grunde so eine Art individuelle Schwäche, dass er das nicht mehr wolle und habe im Grunde keine inhaltlichen Gründe. Und ja, das muss man sehr stark als Herausforderung für Adorno begreifen, diese Vorwürfe von denen, die dann eben diese Flaschenpost entkorkt haben. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, dass es junge Leute gab, die seine Bücher wieder lesen wollten und die mit ihm in den Seminaren saßen. Das kann man aus ganz vielen Äußerungen von Adorno rauskriegen. Das hat ihm unheimlich viel bedeutet. Und umso wichtiger war es ihm dann auch, was diese Leute mit der Flaschenpost machen. Und wenn ich Adorno da richtig verstanden habe, ging es ihm eigentlich hauptsächlich darum, es gibt dieses Buch von dem Herrn Demirovic, der nonkonformistische Intellektuelle, da wird diese These entfaltet, die mich also zumindest bisher, bis ich jetzt was Gegenteiliges zu lesen bekomme, sehr stark überzeugt hat, dass es Adorno und Horkheimer eigentlich hauptsächlich darum ging, so eine Art neue Generation von kritischen Intellektuellen heranzuziehen, die in der Lage wären, dem reaktionären Konsens in den 50er, 60er Jahren in der BRD was entgegenzusetzen. Und da ist ja auch sonst Adornos Tätigkeit, also seine Praxis sozusagen, seine reale neben der Lehre auch zu sehen, Radiovorträge zur Aufarbeitung der Vergangenheit und ähnliche Dinge, Erziehung nach Auschwitz, also sozusagen ein Bemühen, irgendwie kritische Inhalte, reflektierte Inhalte in der Öffentlichkeit zu verankern. Und da die Diskussion auch voranzutreiben. Adorno war dann ja auch in der Tat in den 60er Jahren ein sehr viel zitierter, viel befragter Intellektueller. Und da ging es ihm aber eben in der Tat um die Auseinandersetzung in der BRD. Also darum, in diesem postfaschistischen Staat und Gesellschaft irgendwie dazu beizutragen, dass es ein bisschen besser wird, vielleicht. Adorno und Horkheimer hatten eine ungeheure Präsenz in den Medien, im Rundfunk, also im Radio und im Fernsehen. Interessant ist, und wenn ich das jetzt recht erinnere, kommt ja auch da die Formulierung aus dem Bereich, die Formulierung der Flaschenpost her. Interessant ist, dass sozusagen Adornos theoretischer Eingriff sich hauptsächlich im Feld sogenannter Hochkultur abspielte. Also das heißt, die Themen waren schon eher aus der Perspektive ästhetischer Fragestellung, Kunst, Ja, Beckett zum praktischer Beispiel. Fragestellung. Es gibt diese lange Beckett-Diskussion mit Böhlich und Fischer und anderen. Es gibt Beiträge zur Musik von Adorno und so weiter und so fort. Diese Formulierung Flaschenpost, auf die Löwenthal da anspielt, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, wird die allgemein gelesen als Verweis auf genau diese Stelle aus der Dialektik der Aufklärung von dem eingebildeten Zeugen, taucht aber wörtlich auf in dem Schönberg-Teil der Philosophie der neuen Musik Ah von ja. Adorno. Was ja auch interessant ist, das gehört ja in denselben Kontext, also diese Philosophie der neuen Musik Also die erste Nennung, ist. die ich kenne, ist von Horkheimer, ein Brief von Ah, sowas okay. wie 40, 41. Da gibt es einen Okay. Brief, wo er an Katja, wie heißt die gute Dame? Na, egal. Da schreibt dann eine alte Freundin und Ja. schreibt, was uns bleibt, ist Flaschenpost. So, das ist die erste Okay. Nennung, die ich kenne. Aber gut, das Ja. haben die wahrscheinlich, das war ja ein enger Arbeitszusammenhang, da kann man ganz selten sagen, wer da was erfunden hat. Eben. Aber zu unserem Thema zurück, der Ja, entscheidende Hinweis ist ja der, du hast es benannt, ich will von da aus nochmal auf die Frage kommen, was haben die eigentlich veröffentlicht und wie waren diese Veröffentlichungen ausgerichtet, wie waren die gelagert? Also nur um es eigentlich zu wiederholen. Diese Formulierung Flaschenpost deutet darauf hin, dass man in den 30er Jahren im Exil angesichts des natürlich Nationalsozialismus in Europa, in Deutschland, angesichts des totalitären Realsozialismus, wie du es genannt hast, des Stalinismus, aber auch angesichts der fortgeschrittenen spätkapitalistischen Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, der Massendemokratie, nicht mehr davon ausgehen konnte, dass es ein revolutionäres oder historisches Subjekt gibt, welches im Sinne, sei es der bürgerlichen Gesellschaft, den Humanismus vorantreibt, sei es im Sinne der proletarischen Revolution so etwas wie die allgemeine Emanzipation vorantreibt. Dieses Subjekt gab es nicht mehr. Insofern der eingebildete Zeuge, der ja im Übrigen nicht der arrogante Zeuge ist, ne, der eitle Zeuge oder so, sondern eben der vorgestellte Zeuge, den man, also man imaginiert quasi ein Subjekt. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Adorno, das ich jetzt kurz suchen muss in meiner Arbeit, wo er genau das schreibt an Horkheimer, dass ihm die Lehre für seine Studien genau deswegen so wichtig ist, weil, wie er es schreibt, vielleicht finde ich es gleich noch, weil er schreibt, wir selber nicht mehr hoffen können, in irgendeiner Form an dem Subjekt teilzuhaben, an dieser historischen Bewegung, die vielleicht doch das Unheil nochmal wendet, daran nicht mehr teilhaben können. Gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir Studierende beeinflussen, weil die das vielleicht mal irgendwann können. Genau. Und das ist ja ein pädagogisches Interesse. Genau. Und das beleuchtet eine andere Situation als die, auch das hast du schon erwähnt, als die Situation, die Marcuse und im Übrigen auch Löwenthal, der auch in den Vereinigten Staaten geblieben ist, in Kalifornien, in Berkeley, vorgefunden haben. Nämlich beide, Marcuse und Löwenthal, finden eine Situation vor, wo sie nicht pädagogisch eingreifen müssen, um Menschen über ihr emanzipatorisches Interesse aufzuklären, sondern sie finden bereits eine wie auch immer geartete Masse oder Aktivisten vor, von denen sie glauben, dass die genau im Interesse einer kritischen Theorie, ohne dass man das quasi jetzt da theoretisch vermitteln müsste, bereits agieren. Das habe ich auch gerade schon gesagt, das ist auch der große Unterschied, der für den Streit, auf den wir sicherlich dann gleich noch kommen, auch so entscheidend ist. Marcuse hat mit vielen Studierenden zu tun, die eben im Großen und Ganzen Demokraten sind. Also das sind Liberale, die wollen Wahlrecht für sogenannte Schwarze, die wollen Mitbestimmungsrecht an der Uni, die wollen den Vietnamkrieg nicht haben, die finden Reagan furchtbar. Der zu der Zeit Gouverneur Der ist zu in der Zeit Gouverneur ist, ach Kalifornien. so, ja genau, sorry, und der eben Studierende, die protestieren für sowas wie Meinungsfreiheit auf dem Campus mit der Nationalgarde zusammenknüppeln lässt. Also das kann man jetzt auch alles gar nicht mehr erzählen, aber da hat es ja durchaus immer wieder Tote gegeben und auch viele Tote. Also es gab dann durchaus Tage in Kalifornien mit 10 toten Studierenden und ähnlichem mehr, also ganz anders als in Deutschland. Und das sind, ja, das ist eine Art Bürgerrechtsbewegung. In Deutschland hatte man es mit Studierenden zu tun, die ernsthaft glauben, auf einer historischen Mission zu sein und die proletarische Weltrevolution vorantreiben zu können in West-Berlin. Und die sich in einer Linie sehen mit Che Guevara und Ho Chi Minh, ja, also mit einer, wie Kral das irgendwo auch mal gesagt hat, und Dutschke hat sowas auch immer wieder gesagt, mit einer real vorhandenen Weltrevolution, an die man jetzt irgendwie in den Metropolen anknüpfen müsse. Und das ist also wirklich ein völlig anderer Schnack, wenn ich das mal so lax formulieren darf. Und da greift dann auch oft Adornos Kritik eben die Marcuse zum Teil an den Leuten in den USA gar nicht üben muss. Und das spiegelt sich eben, um dann endlich zu diesem Punkt zu Ja, kommen, naja. wieder in den Schriften. Marcuse schreibt oder veröffentlicht 64 sein, wenn man so will, zwar philosophisches Hauptwerk, Der eindimensionale Mensch, was aber als gesellschaftstheoretische Studie ein Bestseller ist. Ja. Unbedingt, ja. Es ist wirklich, ich kenne diese Ausgabe, wo dann vorne der Werbetext draufsteht, More than 1 million copies sold. Ja, was ja auch schon mal ganz lustig ist, fast für einen kritischen Theoretiker, der also die Kulturindustrie kritisiert, der eben ein Taschenbuch schreibt, was in der Form Verbreitung gefunden hat. 64 erscheint es, wie gesagt, auf Englisch im Original und dann 67 67 in auf Deutschland. Deutsch. Darin formuliert Marcuse ja eher eine pessimistische Kritik, fordert aber, also das fängt an, das Buch mit dem Befund Gesellschaft ohne Opposition, Paralyse der Kritik, endet aber mit der Forderung, man braucht jetzt eine große Weigerung. Das ist das Einzige, was dieses System noch überwinden kann. Also, dass man eben das System, was zusammengeschossen ist, als Block, als Totalität auch nur in seiner Totalität durchbrechen kann, indem es eben grundsätzlich im Sinne einer großen Weigerung, was man auch übersetzen kann mit Verweigerung, abgelehnt wird. Die Subjekte dafür findet sozusagen aus strukturell sachlichen Gründen Marcuse bereits in den USA vor. Also da ist es zu dem Zeitpunkt, in den USA gab es ja auch eine große Arbeiterbewegung noch in den 40er Jahren, aber zu dem Zeitpunkt, 50er Jahre, 60er Jahre, überhaupt nicht mehr Thema, dass politischer Protest sich als proletarischer Protest formuliert, sondern genau wie du sagst, Bürgerbewegung eben auch mit einer besonders amerikanischen Ausformung dessen, was denn da überhaupt Bürger heißt. Ja, also es geht um, ja, es ist eigentlich eine nachholende Idee von dem, was der Staatsbürger, der Citoyen mal war, aber eben unter amerikanischen Verhältnissen. Sehr interessant, dass das in Deutschland ganz anders gelagert ist. Was schreibt Adorno zu der Zeit? Marcuse reichte dann im Übrigen 69 seinen Versuch über die Befreiung nach, wo er genau darauf eingeht, dass diese große Weigerung jetzt Startet startet und sozusagen. auch auf einer biologischen Grundlage, wie er das Darauf denn nennt. kommen wir gleich noch, denke ich. Ja. Adorno schreibt 66, veröffentlicht 66 sein philosophisches Hauptwerk, Die negative Dialektik. Eigentlich mit einem recht ähnlichen Befund wie Marcuse, bereits auf der ersten Seite, ist die Rede davon, dass Praxis auf unabsehbare Zeit vertagt sei. Mit einer Anspielung, der erste Satz ist eine Anspielung auf diesen berühmten Satz von Marx. Marx. Die Philosophen haben die Welt noch verschieden interpretiert, es kommt darauf an, die zu verändern. Adorno schreibt, Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt wurde. Was auch noch auf andere Sätze von Marx Bezug nimmt. Das ist interessant, dass das für Adorno der Ausgangspunkt ist, um dann zur Philosophie zurückzukehren und auch explizit zur Philosophie zurückzukehren und sich eben diesem äußerst komplexen Thema der Dialektik zuzuwenden. Insofern auch interessant, weil die kritische Theorie in den 30er Jahren sich eigentlich als Programm formulierte, was zwar mit der Philosophie geht, aber die Gegen. Philosophie überwindet oder auch für abgeschlossen erklärt. Also das heißt, wenn man heute philosophische Kritik betreibt, kann man es nur noch als kritische Theorie machen. Das, glaube ich, ist nicht unwichtig zu sehen, dass man eigentlich sagen kann, wenn wir über die 60er Jahre reden und über kritische Theorie reden und über Adorno und Horkheimer reden und Marcuse reden, dann sprechen wir A über einen Begriff der kritischen Theorie, der bereits in den 30er Jahren formuliert wurde, natürlich zurückgeht auf eine Vorstellung von kritischer Theorie, die im 19. Jahrhundert verankert ist und eine Linie hat, die natürlich über Marx führt. Wir sprechen aber auch über eine Zeit, wo die Schriften von Adorno, von Horkheimer, von Marcuse in den 60er Jahren eigentlich noch gar nicht zur Verfügung standen, nur in Raubdrucken wieder veröffentlicht wurden. Das heißt, auch hier haben wir eine Art von Aktualisierung der kritischen Theorie, der Programmatik der kritischen Theorie aus den 30er Jahren, in den 60er Jahren. Wir reden darüber, dass Marcuse ein Buch schreibt, was ganz anders als alle anderen Schriften der kritischen Theorie eben eine massenhafte Verbreitung findet, was auch dazu führt, dass zumindest in amerikanischer Perspektive Marcuse ja gar nicht so als zu dieser sogenannten Frankfurter Schule dazugehörig rezipiert wird. Das ist ja im Übrigen auch ein Begriff, der zu der Zeit sich erst entwickelt, die Ja. Frankfurter Schule. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Und dass Adorno Horkheimer ja eigentlich gar nicht, der veröffentlicht ja gar nicht so größere Arbeiten zu der In Zeit, Interviews ganz viele noch Interviews, und wo er, beschäftigt sich mit Religion ganz viel genau, später und äußert sich zum Teil doch ziemlich konservativ, ja, lobt den Papst lobt für den seine Papst, Kritik an der genau, Pille und so ja. Sachen. Also ja. Und Adorno eben als derjenige, was sich im Übrigen ja auch in seinem Seminarbetrieb von den Themen her widerspiegelt, der als Universitätsgelehrter agiert, als Soziologe, Einführung in Soziologie, Vorlesungen hält zur Ontologie, zur Dialektik, Kant, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und so weiter und so fort. Das sind die Themen, die Adorno da beschäftigt. Das ist bei Marcuse und auch bei Löwenthal zu der Zeit anders. Da würde ich nochmal einhaken. Jetzt haben wir da auch vielleicht schon, jetzt ist es vielleicht doch alles so ein bisschen unstrukturiert auch, aber jetzt haben wir, glaube ich, schon einen, weil wir es hier gerade schon haben, sage ich es jetzt einfach schon mal, einen ganz zentralen Punkt, nämlich dass, du hast es gerade schon gesagt, Adorno zu der Zeit mit ganz anderen Themen beschäftigt war und diese ganze politisierte Jugend eigentlich gar nicht so in seinen, ich sage einfach mal ganz flapsig, in seinen Plan passte. Also das ist ihm als sehr fremd erschienen und er konnte damit gar nicht so richtig anfangen. Und er konnte immer dann was mit den Studierenden anfangen, wenn sie Theorie betreiben, wenn sie Marx lesen, wenn sie Lukács lesen, wenn sie Dinge diskutieren, wenn sie, wie in Frankfurt damals üblich, den Diskurs, also so eine Studierendenzeitschrift herausgeben. Also alles, was auch im Sinne so einer Öffentlichkeitsarbeit oder Theoriebildung, Nachdenken zu tun hat, das konnte er alles unheimlich gut nachvollziehen. Er konnte auch unheimlich gut nachvollziehen, dass die nach dem Tod von Benno Ohnesorg auf die Straße gehen wollten, aber dass die dann gleich Sitzstreik oder Go in, also irgendwo reingehen und Stress machen oder diese ganzen, also das, was er nachher alles Aktionismus nennt, also dieses ständige Präsentsein als Bewegung zu Mobilisierungszwecken, Dinge machen, Demos, Teach-ins, Go-ins, die Uni besetzen und diese ganzen Dinge, das hat er überhaupt gar nicht verstanden. Also das war ihm alles sehr, sehr fremd und er hat es, gehen wir vielleicht gleich noch kurz drauf ein, auch sehr radikal kritisiert. Aber die Studierenden als Denker, als Schreiberlinge und so weiter, die waren ihm eigentlich sehr lieb. Und bei Marcuse ganz im Gegenteil, mit dem also man hatte das Gefühl, gerade du hast es schon erwähnt, im Versuch über die Befreiung von 69, mit dem Auftauchen der Studierendenbewegung atmet Marcuse so richtig auf. Der blüht nochmal so richtig auf, der ist noch schon über 70, der gute Mann, und tritt dann plötzlich nochmal so ganz explizit als Linksradikaler an die Öffentlichkeit und äußert sich dazu und sagt, man muss dieses System abschaffen und man muss die Totalität der Gesellschaft durchbrechen und man muss äußert sich zum Beispiel, was damals unmöglich war, ganz lobend über diese ganzen subkulturellen Entwicklungen, also freie Liebe und die ganze Hippie-Bewegung und Kommune-Bewegung, was es da nicht so alles gab. Das findet er alles ganz prima, weil es so schlecht zu der Gesellschaft passt, in der er lebt. Und ja, das ist also wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Marcuse ist richtig glücklich darüber, was da passiert und hat das Gefühl, endlich geht wieder was. Und Adorno ist eigentlich davon entsetzt, dass überhaupt noch jemand auf die Idee kommen könnte, es geht wieder was. So ungefähr. Und für Marcuse bedeutet das eigentlich ein Wiederanschließen können an etwas, was sein ganzes Leben als roten Faden durchzieht. Also das heißt, Marcuse ist ja schon als junger Mensch, soweit ich es weiß, beteiligt gewesen für kurze Zeit am Arbeiter- und Soldatenrat in Berlin-Reinickendorf, hat sozusagen immer schon politisches Interesse gehabt. Der Begriff der Politik taucht auch bei Marcuse immer wieder auf. Ja, also es heißt, es gibt die Auseinandersetzung mit Jean-Paul Sartre bereits Ende der 40er Jahre, wo er fordert, dass man Philosophie in Politik aufheben müsse. Es gibt die Auseinandersetzung mit Erich Fromm im Hinblick auf die Psychoanalyse in Triebstruktur und Gesellschaft, wo Marcuse sagt, Freud muss nicht soziologisch erweitert werden, sondern wir müssen diese psychoanalytischen Begriffe politisch denken. Also dieser Begriff der Politik spielt für ihn eine große Rolle, auch wenn er dann eben von großer Weigerung spricht und eben Subkulturen völlig anders einschätzt, eben aus einer politischen Perspektive einschätzt, als Adorno das tut. Adorno hingegen hat diesen roten Faden in seiner Biografie nicht. Also es gibt von Heinz Steinert den schönen Hinweis darauf, dass Adorno in Wien studiert und zwar zu derzeit dort Komposition und Klavier studiert bei Berg und Scheuermann, wo man vom roten Wien spricht. Ja, also wo Wien eine der europäischen Hochburgen der kommunistischen Arbeiterbewegung ist. Und Adorno hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, also das heißt, der Emanzipationsgedanke, der ja bei beiden fraglos eine ganz zentrale Rolle spielt für den Begriff der kritischen Theorie überhaupt. Der Emanzipationsgedanke ist aber bei Adorno wesentlich mehr verankert in einer Idee des bürgerlichen Humanismus, auch biografisch wesentlich stärker dort verankert, als es bei Marcuse der Fall ist. Und ich glaube, dass das auch für den Streit, wie er sich dann in den Briefen, im Briefwechsel zwischen Adorno und Marcuse entwickelt, nicht unwichtig ist. Auf den wir dann gleich ja vielleicht auch eingehen können. Ich würde jetzt, wenn wir damit so den Hintergrund eigentlich so ganz gut abgesteckt haben, sollten wir vielleicht so ein bisschen reinkommen in die Debatte selbst sozusagen. Ich würde jetzt kurz sagen, ich habe in meiner Arbeit versucht, diese unterschiedlichen Reaktionen auf die Studierendenbewegung, von denen wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben, also Marcuse eher sehr begeistert und Adorno doch zum Teil sehr radikal ablehnend, die habe ich versucht zu verstehen oder verständlich zu machen. Und ich habe das anhand einiger dieser Dinge, die wir gerade schon so gesagt haben, so versucht. Also einmal an 5 Punkten im Grunde habe ich das versucht, die beiden so ein bisschen zu vergleichen, weil man ja irgendwas braucht in so einer Arbeit, an der man sich abarbeiten kann und weil das so en bloc natürlich nicht zu diskutieren ist. Und da habe ich eben in der Tat so ein paar Sachen, die wir auch gerade schon gestreift haben, habe ich dann so ein bisschen diskutiert. Also einmal so ein bisschen Verständnis von Gesellschaft. Da ging es dann auch ganz viel um diese Soziologievorlesungen bei Adorno versus eindimensionaler Mensch. Dann habe ich diskutiert das Verhältnis von Theorie und Praxis, zu dem wir vielleicht noch gleich was sagen können. Dann habe ich das Verhältnis zur Gewalt auch, Dritte Welt und Gewalt diskutiert und die Einschätzung zu dieser ganzen Frage Arbeiterbewegung, Marxismus, historisches Subjekt. Da können wir wahrscheinlich jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, aber ich würde eben behaupten, in der Gesamtschau kann man an diesen 5 Punkten so ein paar von den Dingen, die wir jetzt schon so angedeutet haben, sehr schön nachvollziehen, wo da wirklich die Konflikte sind, wo da wirklich dieselben Begriffe benutzt, aber völlig anderes darunter verstanden wird und ähnliches mehr, die dann dazu führen, glaube ich, kann man mit einigem Recht argumentieren, das ist jetzt kein logischer Schluss oder sowas, aber das legt es nahe, die durchaus verständlich machen, warum Marcuse sich in der Art äußert zur Studierendenbewegung und warum Adorno sich derart äußert. Und das war so der Rahmen, den ich versucht habe abzuarbeiten.